Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 15, 2010. Und diesmal war ja richtig was los in dieser Woche. Ich weiß halt gar nicht, was für Themen ich alles nehmen soll. Aber ich habe mal vier Stück heute mal rausgesucht. Ja. Ursprünglich wollte ich noch hier über einige Applikationen berichten. Vielleicht mache ich das nächste Woche, die ich mir auf dem Android Marketplace gekauft habe. Ja, ich habe mir Logic Pick und Blow Up gegönnt, den Altigo Premium Reader, ja, genau, und noch ein paar andere Software-Apps, die da vorhanden sind auf dem Marketplace von Android. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich begeistert davon. Ich habe mir jetzt mal, wie gesagt, diese Paid-Applikationen genauer angeguckt und das sind wirklich ein paar richtig schöne Perlen dabei. Und ja, ich werde, wie gesagt, vielleicht nächste Woche da drüber berichten. Doch für diese Woche blieb da keine Zeit mehr für dieses Thema, denn es sind wesentlich wichtigere Sachen passiert, als dass der Rio sich ein paar neue Programme gekauft hat, ja. Und zwar, die Traditionsschmiede Palm ist quasi pleite. Ja, sie ist am Ende und sucht jetzt einen Käufer. Und es war ja eigentlich schon seit einiger Zeit klar, seit Monaten eigentlich schon, oder zumindest seit einem Monat recht deutlich klar, dass Palm also wohl nicht mehr lange im Geschäft bleiben wird. Und das habe ich auch in verschiedenen Podcasts gehört. Und das ist auch jetzt tatsächlich offiziell bestätigt worden. Denn Palm sucht jetzt offiziell einen Käufer. Und da gehen natürlich die wildesten Gerüchte um. Zum Beispiel, dass eben HTC Interesse zeigt. Das ist eigentlich auch mehr als ein Gerücht, denn Blomberg hat da als Interessenten diese schon genannt, HTC und Lenovo. Und Dell hätte angeblich auch abgelehnt, nachdem er sich den Zustand von Palm angeschaut habe. Gut, was könnte jetzt zum Beispiel HTC, der größte Anbieter von Android-Handys, mit Palm denn anfangen? Ja, jede Menge, denn Palm besitzt etliche Patente, die jetzt gerade im Kampf gegen Apple doch erforderlich sind. Ja, die haben zwar selbst schon einige wichtige, aber da wäre jetzt ein ganzes Bündel nochmal dazugekommen an Patenten, die sich eben HTC jetzt sichern könnte mit dem Kauf von Palm. Weiterhin wird natürlich spekuliert auf verschiedenen Seiten, dass eben dann so ein ähnliches Gerät wie der Palm herauskommt, bloß mit Android drauf. Ja, ich weiß nicht genau, ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, aus dem einfachen Grund, weil so richtig angesprochen hat mich das Palm-Handy nie, denn Palm Pre. Es ist nicht schlecht, da möchte ich nichts sagen, kann ich auch ehrlich gesagt nicht dazu sagen. Ich habe es nur kurz mal probiert, ein paar Minuten, da kann man sich ja noch kein Urteil darüber erlauben, aber so angesprochen hat es mich eben überhaupt nicht und ich denke nicht, dass da jetzt dieses Gerät einfach so in dieser Form weiter existieren wird und mit Android-Betriebssystem reinkommt. Wer weiß, vielleicht lässt sich da HTC noch was einfallen. Auf jeden Fall würde HTC hier ganz klar profitieren von den Kenntnissen, die eben das Palm-Team auch hat. Neben den Patenten gibt es da jede Menge, wie man so schön sagt, Know-how, auf das eben dann die Mitarbeiter oder auf das die Firma HTC dann eben zurückgreifen könnte. Auch das wäre eine Möglichkeit und würde einen Kauf rechtfertigen. Ja, was Lenovo allerdings jetzt von Palm genau hätte, das weiß ich jetzt nicht genau, ob Lenovo jetzt da riesengroß ins Mobile-Handy-Geschäfte einsteigen will, ich weiß nicht so ganz. Das wäre doch sehr skurril, seitdem sie würden was in Zukunft planen, was wir jetzt noch nicht so richtig wissen. Okay, aber Na gut, dass Dell abgewunken hat, ist mir eigentlich schon klar. Was will Dell mit Palm? Die können davon nicht so stark profitieren wie eben zum Beispiel HTC, wo es eben ziemlich logisch wäre. Wollen wir abwarten, was da herauskommt. Momentan hat Palm ja einen Marktwert von 871 Millionen US-Dollar und das ist relativ wenig, wenn man das mal so sieht. Und gut, der Kurs ist natürlich drastisch gefallen seit den letzten Monaten. Ja, also wirklich knallhart gefallen. Und das ist auch der Grund, warum eben Palm jetzt sieht, dass es keinen Wert mehr hat, hier versuchen weiterzumachen mit dem Gerät, so wie es jetzt ist. Also Palm ist gescheitert. Lustig ist es zwar nicht, aber erwähnenswert. Ich will jetzt nicht auf die, ich hab's ja gleich gesagt, Schiene springen, aber ich hab schon damals, als es vorgestellt wurde und der Riesenhype war, ich glaube damals war es auf der CES, wenn ich das richtig weiß, genau, schon eine Zeit lang her. Und da war ja ein Riesenhype drum und Größen wie Leo Laporte hat sich da dann groß eingesetzt und so weiter dafür. Nur ich hab's ganz klar schon damals gesagt, ich sehe da keinen Markt dafür. Da, schon damals war eigentlich klar, dass der Markt sich aufteilen wird längerfristig in Android und iPhone. Ja. Microsoft, klar, spielt natürlich immer noch eine große Rolle, genau wie BlackBerry, aber man kann das schon absehen, wohin der Trend geht und ja, längerfristig gesehen ist auf jeden Fall diese zwei Alternativen, Android und die Apple-Plattform, eben dann die beiden großen Konkurrierenden, die es dann noch geben wird. Warum ich Nokia nicht erwähnt habe, wir reden hier von Smartphones und Nokia hat eben trotz aller Angaben keinen großen Einfluss mehr auf die Smartphone-Reihe. Richtig ist natürlich, dass Nokia der unangefochtene Marktführer ist und zwar weit, weit vorne, wenn man jetzt die Mobiltelefone insgesamt betrachtet. Ja, auch das möchte ich nochmal sagen für viele, die jetzt denken, in ihrem Android-Hype oder iPhone-Hype, dass die beiden Firmen eh schon alles unter sich ausmachen werden. Das stimmt nicht ganz. Das zählt nur für ganz enge Bereiche von Mobiltelefonen, eben Smartphones, ja, ich möchte sogar schon fast sagen, dass da eigentlich ein eigenes Genre dafür kreiert werden müsste, ja. Auf jeden Fall sind dann eben bei den Mobiltelefonen, da werden am Tag mehr verkauft als eben bei Smartphones, ja, über ein halbes Jahr gesehen. Und das muss man ganz klar sagen, weil sind auch ganz andere Preislagen natürlich, klar. Gut, so viel zum Palm. Schade ist es auf jeden Fall, weil, wie gesagt, so schön, so schlimm war das nicht. Fand das schon ganz okay, aber es gab eben keinen großen Anreiz. Wie gesagt, es war halt schon, es hat mich gewundert, dass damals dieser Hype so groß ausbrach und war da vielleicht auch schon so ein Reality-Distortion-Field, das sich hier über die ganzen Podcast-Themen hier ausbreitet, heute vorhanden? Na, man weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte man das auch vermuten bei Richard Dawkins. ja, genau, dieser Richard Dawkins, der mit der Darwin-Theorie Vorliebe, möchte ich mal sagen. Nein, ist ein seriöser Wissenschaftler. Richard Dawkins, sehr angesehen in seinem Fach, hat etliche Bücher darüber veröffentlicht, ist aber allerdings auch sehr beliebt bei den Atheisten, denn er verfechtet da doch sehr stark eine atheistische Grundhaltung und geht eben auch ganz klar gegen diese, ja, sag ich mal, wie er es in dem Buch beschrieben hat, diesen Gotteswahn vor, ja, und das auch teilweise sehr erfolgreich. Und gut, hier sieht man eins klar, Dawkins ist ein Mensch, der polarisiert. Ja. Klar, wie könnte es bei religiösen Themen auch anders da sein? Also ich meine, da braucht man nur überhaupt irgendetwas zu sagen, da polarisiert man ja schon, ja, egal was man sagt. Aber er treibt es halt auf die Spitze und erwartet oder er verlangt die Festnahme des Papstes, ja, Benedikt der 16., jawohl. Er verlangt die Festnahme, sobald der Papst die Grenze zu Großbritannien überschreitet. Und zwar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich selbst würde da noch Volksverhetzung mit hinzufügen. Allerdings muss ich ganz klar sagen, übrigens, Dawkins ist nicht alleine mit dieser Forderung, sondern Christopher Hitchens, ebenfalls ein Autor, der sich auf das atheistische Feld verlagert hat, verlangt das eben auch. Und ich weiß nicht, ob man jetzt den Papst da persönlich dafür verantwortlich machen kann. Ja, ich meine, er repräsentiert die Kirche, das ist klar. Ob er allerdings dann auch haftbar ist dafür, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich muss sagen, ich bin ja auch Richard Dawkins doch sehr zugetan, ja, was seine Meinung betrifft. Nur ob das jetzt wirklich Bestand haben könnte vor einem weltlichen Gericht, das ist eine andere Frage, denn es wären verschiedene Sachen zu klären. Ja, wenn es denn, wenn die, sag ich mal, diese Grundhaltung, ja, die katholische Kirche hat, mit Gott und so weiter, ja, wenn das sich als, wenn das jetzt schwierig auszudrücken, ihr seht schon, wie kann ich das diplomatisch ausdrücken, ja, um so wenig Leute wie möglich vor den Kopf zu stoßen, trotzdem das Thema zu behandeln. Ja, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Kirche glaubt an Gott, davon kann man ja ausgehen, ja, und Dawkins behauptet, ja, Gott gibt's nicht, dann ist natürlich gleich mal fraglich, ob man diese Institution überhaupt dann rechtlich gesehen belangen kann, ja, wenn eben, ja, diese Differenzen besteht. Also entweder gibt es die Grundlage, auf der die Kirche gebaut ist, oder sie gibt es sie nicht. Ja. Müsste man schon fragen, wie ist das dann rechtlich zu bewerten? Entweder, wenn die Kirche daran glaubt, kann dann diese Kirche belangt werden, ja oder nein, oder umgekehrt. Ja. Es ist jedenfalls skurril, irgendwie jetzt so ein religiöses Thema zu nehmen, wie zum Beispiel in der Bibel steht, und dafür dann jemanden zu verurteilen. Ja, also wenn da jetzt zum Beispiel in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder man soll eben die anderen Völker unterjochen, ja, was übrigens auch ganz klar drin steht. Ich habe schon öfters gesagt, wenn die Bibel heute neu geschrieben wäre von jemand in diesem Stil, ja, und der würde sich solche Aussagen betätigen, egal auf welchem Bereich, dann würde der sofort wegen Volksverhetzung ins Gefängnis kommen. Das steht fest. Nur ist halt eben jetzt die Frage, ob dieses geschichtsträchtige Buch, das es auf jeden Fall ist, ob wahr oder nicht, eben jetzt, wenn man sich daran hält, ob das eben als Grundlage dienen kann, um eine Anzeige durchzusetzen vor Gericht. Ja, also, sehr skurril. Dann ist natürlich auch noch die Frage, ob der Papst überhaupt die Berechtigung hat, diese Kirche zu vertreten. Zumindest die bei der evangelischen dürfte das sehr, sehr fraglich sein. Dann ist weiterhin noch zu sehen, ob er auch die Strafe, sag ich mal, ableisten müsste, weltlich gesehen. Ja. Also kirchlich denke ich auf jeden Fall, ja, spirituell, aber weltlich gesehen, ob er dafür haftbar gemacht werden kann, was eben in verschiedenen Teilen der Welt dann eben passiert. Auf jeden Fall soll dieser Schritt gemacht werden. Es wird vehement gefordert, dass der Papst dann eben verhaftet wird. Und man muss da mal gucken, ob das jetzt nur leere Worthülsen sind, die Dawkins da, ja, für was auch immer verbreitet, ja, oder ob da tatsächlich dann ernsthaft ermittelt werden kann, beziehungsweise ernsthaft da eine Anzeige überhaupt angenommen wird gegen den Papst. Ja. Gut. Während die anderen noch versuchen, hier jetzt so einen Schuldigen ausfindig zu machen, ja, ich meine, praktisch wäre es ja für die Kirche, ja, man lässt den Papst auflaufen, ja, der ist für alles schuld, der ist für alles haftbar, so, wupp, dann verurteilt man den, ja, in den Knast ein paar Jahre, zack, und damit haben sich dann alle schön die Finger wieder reingewaschen, ja, wunderbar, alles ist nichts passiert, ja, business as usual dann. Aber ich glaube, man sollte das der Kirche nicht ganz so einfach machen, sondern ich denke, man sollte wirklich jeden einzelnen Fall komplett aufrollen und keine Kollektivverantwortung bei einer Person suchen, sondern wirklich alle Personen, die daran beteiligt waren, generell haftbar machen und so wie es das Gesetz eigentlich ganz klar auch vorsieht. Und dann da darf sich dann auch nicht gegen irgendwie, also mit irgendwelchen ja, fadenscheinlichen Gründen wegen Geistlichkeiten hin und her rausgeredet werden. Das sind Menschen, die unterstehen dem Gesetz. Die haben sich an das Gesetz zu halten. Und wenn sie es brechen, müssen sie der Fall gerade stehen. Dann kann auch nicht ein Einziger dafür die Verantwortung übernehmen. Ja, also wenn ein Spediteur, sage ich jetzt mal ganz salopp mit einem total unbrauchbaren Vergleich, wenn ein Spediteur seine Fahrer anweist, die müssen 72 Stunden am Stück durchfahren, ja, dann ist das zwar nicht korrekt, da macht sich unter Umständen auch strafbar, aber der Fahrer, der dann eben 72 Stunden durchsteht und das wirklich macht, der macht sich genauso strafbar, ja, wobei hier gab es natürlich keinerlei Anweisungen, um das gleich mal klarzustellen, ja, deswegen sagte ich auch ein unbrauchbares Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, also derjenige, der die Straftat begeht, ist immer noch verantwortlich. Da kann niemand die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, das gilt auch beim Militär sogar so. Also wenn man als Soldat ein Menschenrechtsverbrechen verübt auf Befehl, dann hat man sich trotzdem strafbar gemacht, auch wenn es einem direkt befohlen ist und man ja eigentlich verpflichtet ist, Befehlen zu folgen. Solche Befehle tut man natürlich nicht ausführen. Und genau deswegen gibt es auch keinerlei Entschuldigung für diese Sachen, und es ist schon wirklich eine Schande, dass momentan die Geschäfte, sage ich mal, einfach so weiterlaufen wie bisher, ohne großartige Auswirkungen. Also ich hätte jetzt erstmal grundweg alle Institutionen zur Prüfung erstmal geschlossen und erst wieder aufgemacht, wenn alles genau untersucht worden ist. Naja, egal. Okay, gut, das ist meine Meinung. Und aber hier, auch hier scheint so eine Art Reality Distortion viel zu existieren, ja. Einmal bei der Kirche, die denkt, sie stehen hier über allem oder so, ja. Und einmal bei Richard Dawkins, weil er denkt, dass man durch die Festnahmen des Papstes irgendetwas verändern würde, ja? Falls er das überhaupt denkt. Naja, gut. Aber wo auf jeden Fall jetzt ganz stark so ein Reality Distortion Field in Kraft tritt, und zwar extrem stark, ja, das ist immer dann oder taucht immer dort auf, ja, wenn eben von Apple die Rede ist, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, ach, bestimmt, so wie ich euch kenne, ja, Tech-Nerds und so weiter, hui, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, Apple hat neue Lizenzbedingungen für seine Entwickler. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt Entwickler wäre für iPhone oder iPad, dann wäre ich jetzt wirklich ganz schön angepisst. Ja. Unglaublich. Also man lässt sich das mal auf der Zunge vergehen, ja. Man muss zustimmen jetzt bei der Entwicklungsergebung, ja, beim Download, dass die Anwendung für iPhone, iPod, Touch und iPad nur noch nativ in Objective-C, C, C++ und JavaScript stattfinden darf. Und in diesen Sprachen, ja, die dokumentierten APIs verwendet werden. Man darf nicht mehr, ja, sogenannte Translation oder Kompatibilitätslayer oder Tools verwenden. Es ist verboten. Somit wird Apple wohl verhindern wollen, dass Flash-Anwender ihre Programme konvertieren und dann eben als iPhone, iPad-Applikationen verkaufen können. Und wenn ich Flash sage, dann fangen jetzt manche wieder an, ja, Apple hat recht, Mist, Flash muss endlich weg, ja. Nein, ich sag mal so, Leute, ihr wisst gar nicht, was für Auswirkungen das hat. Das bezieht sich nämlich nicht nur auf das Flash. Ich glaube sogar, dass das ein Angriff auf Android eher ist, ja. Weil es dann nämlich quasi ein riesen Aufwand wird, jetzt für mehrere Plattformen gleichzeitig zu entwickeln. Ja. Das bedeutet im Prinzip, wenn man solche Tools benutzt, also man programmiert das Programm und dann wird es konvertiert in eine iPhone-Version, eine Android-Version, das kann man jetzt vergessen, das darf man nicht mehr. Ja. Man muss jetzt schön diese Programmiersprachen benutzen und diese Tools, die einem von Apple, von, ich wollte schon fast sagen, Gott gegeben sind, ja, benutzen und damit ist natürlich das Thema Plattformentwicklung über mehrere Plattformen gleichzeitig absolut gegessen. Da muss man ein komplett neues Team einstellen, das eben dann die Anwendung komplett umgestaltet für eine andere Plattform. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die eben dann weniger Firmen machen werden. Jetzt könnte man natürlich wieder spekulieren und sagen, ja, mal gucken, vielleicht schneidet sich da Apple ja selbst ins Fleisch, ja, weil dann eben mehr Entwickler nur noch für Android programmieren, aber ja, sagen wir mal ehrlich, hier tritt eben dann dieses Steve's Reality Distortion Field in Kraft, ja, und schon werden aus den unabhängigen Entwicklern brave Lemminge, die Apple folgen, wohin sie auch gehen, ja, wohin er auch geht. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das dann aussehen wird, so die Einheitsumgebung für die Entwicklung von Apps. Ja. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, ja, wie so ein Steve Jobs auf einmal so vor die Presse tritt und sagt so, wir haben eine Einheitsplattform für unsere Entwickler geschaffen, um die Qualität hochzuhalten. Das habt ihr jetzt alles nicht gehört, ja. Es ist unfassbar. Also ich weiß wirklich nicht genau, wie ich mich nur aufregen soll. Als ich das gesehen habe, habe ich erstmal nur gelacht. Ja. Ich habe ehrlich gedacht, das wäre noch ein verspäteter April-Scherz. Musste dann allerdings erschreckend feststellen, es ist kein April-Scherz, es ist tatsächlich wahr. Und man kann es kaum fassen. Ich muss das erst wahrscheinlich selbst erst nochmal verdauen. Aber naja, gut, okay. Lassen wir das mal jetzt so hingestellt sein. Auf jeden Fall gab es auch schon einen kleinen Aufschrei von den Entwicklern. Ob das dann letztendlich was nützt, weiß man nicht. Es gab schon oft Aufschrei wegen der Zensur im Apple Store, die da ständig stattfindet. Und ja, soll ich sagen, die Entwickler sind immer noch zu dumm und entwickeln immer noch für iPhone und iPads, ja, obwohl sie ja schon selbst in den letzten Jahren ständig an der Nase herumgeführt wurden von Apple, ja, da muss ich sagen, selbst blöd, ja, wer für diese Plattform programmiert, ist einfach nur dumm in meinen Augen. Aber vielleicht lockt dann eben doch die Versuchung, Kohle zu machen, ja, man verkauft sich selbst seine Seele und alles, jetzt noch seine Programmierkünste, um eben mal den schnellen Dollar, schnellen Euro zu machen, ja. Was pfeife ich auf die Freiheit? Hauptsache die Kohle stimmt, ne? Also schämen sollten sich die Entwickler, die jetzt das immer noch nicht kapiert haben. Aber einige haben es auch kapiert. Wenige haben dann auch schon angekündigt, dass sie die Entwicklung von iPhone, iPad-Apps komplett einstellen werden und stattdessen eben andere Plattformen bedienen werden. Und ob das jetzt wirklich was ändert, darf bezweifelt werden. Ganz klar ist, solange es nur ein paar Entwickler sind, auch wenn schon ein sehr, sehr großer dabei war, ja, ein sehr bekannter, trotzdem mag das dann sinnlos erscheinen. Allerdings, Adobe ist auch nicht ganz so amused darüber, weil die haben ja jetzt Adobe Creative Suite 5 veröffentlicht. Ja. Und da ist nämlich auch speziell ein Tool dabei, mit dem man genau das machen kann, Flash-Anwendungen ganz einfach auf iPhone-Programme, also zum iPhone-Programm konvertieren, Ja, auch das könnte mit ein Grund sein, warum Apple das jetzt tut. Und Adobe ist ziemlich sauer deswegen. Ja. Und ich habe an einer anderen Stelle gelesen, ich musste mal gucken, das habe ich glaube ich jetzt gar nicht mehr hier drin. Nee. Ich gucke mal, ob ich das noch zusammenkriege inhaltlich. In einem Blog-Eintrag von Adobe, vom offiziellen Adobe-Blog, hat da tatsächlich einer gesagt, ich glaube, der hat auch was zu sagen bei Adobe. Das ist mal wieder typisch Apple so unter dem Motto, ja, und er findet das sehr bedenklich für die Anwender. Ja, dann kann ich mich nur anschließen. Und irgendwann wird es so sein, dass Apple verlangt, man programmiert nur noch mit der linken Hand und mit der rechten Hand, dann schwingt man sich ein Hühnchen über dem Kopf hin und her, während man programmiert, ja. Und nur dann werden die Programme im App Store zugelassen. Finde ich sehr skurril. Er hat gesagt, okay, aber wir werden dann auch, wenn es sein muss, dafür die Hühnchen liefern. Ja. Das fand ich besonders gut. Ja. Das zeigt auch, dass Adobe da sagt, okay, wir sehen, dass wir halt so spielen müssen, wie das Apple verlangt, aber wir werden immer einen Weg finden, diese Dinger zu umgehen. Und dann wollen wir mal schauen, was das insgesamt bedeutet und ob da dann eben andere Tools wieder sind, die zum Beispiel ein Rückverfolgen unmöglich machen, dass man zum Beispiel gar nicht erkennen kann, ob das jetzt mit so einem Tool konvertiert wurde oder nicht und dann eben, ja, die Entwickler sagen wir mal auf so eine Art Grauzonenentwicklung stoßen, ja, also verstößt gegen die Euler Apple, aber man kann es euch nicht beweisen. Ja. Wunderbar. Wer programmiert denn dafür freiwillig? Ja, also wenn Geld wirklich so wichtig ist, dann, Mensch, liebe Entwickler, ja, wenn euch Geld so wichtig ist, dass ihr für so eine Plattform, wie ihr so verarscht werdet, immer noch programmiert, ich habe was anderes für euch. Da kann man noch mehr Geld mitmachen. Geht einfach mal auf die Straße und verkauft Drogen. Ja. Da könnt ihr bestimmt noch mehr Kohle machen in noch kürzester Zeit, ja. Gut. Die Realitätsverfremdungen, ja, gehen aber ja da noch weiter und ich hab's gewollt, kaum glauben, als ich das gelesen habe. Auch da dachte ich, das ist doch nur ein April-Scherz, oder? Nein, 8.4. ist zu spät für ein April-Scherz, ja. Ich hab's gelesen auf Heise, ich konnte es auch hier erst nicht glauben. Der Springer-Chef, ich muss schon sagen, erbärmlich. Erbärmlich. Ich dachte Springer. Ja, Springer Verlag könnte nicht weiter sinken, aber der Chef hat's doch tatsächlich noch geschafft. Ja. Ein erbärmlicher Kniefall vor Steve Jobs, ja, fast bemitleidenswert, kriecht er Steve Jobs hinterher und versucht den Anschluss zu finden. Es ist nicht zu fassen. Er preist ihn quasi als Messias der Verlage an und kapiert überhaupt nicht, dass man sich mit Apple ein trojanisches Pferd in die Verlage holt. Ja, ich komme dazu gleich nochmal. Zuerst müsste ich hier die ungeschönte Aussage, die hier in der Heise Meldung steht, mal wörtlich wiedergeben. Ja. Jeder Verleger der Welt sollte sich einmal am Tag hinsetzen, um zu beten und Steve Jobs dafür zu danken, dass er die Verlagsbranche rettet. Wie krank, wie tief muss man eigentlich schon gesunken sein? Nicht krank, ne? Wie tief muss man eigentlich schon gesunken sein, wenn man so eine Aussage macht? Schämt sich der Mann denn überhaupt nicht? Es ist unfassbar. Ich bin entsetzt. Ja? Ich bin entsetzt. Und weiterhin wird es dann als cooles Gerät, ja, schon interessant, dass das Wort überhaupt im Sprachschatz vom Herrn Matthias Döpfner überhaupt vorhanden ist. Ja. Naja, und ja, die Vorteile liegen auf der Hand und wenn wir es als Konkurrenz zu unseren Zeitungen und Magazinen wahrnehmen, dann sind wir tot. Ah ja, okay, vielleicht daher doch die Existenzangst, ja. Entweder jetzt müssen wir hier schön mitziehen, ja, sonst haben wir keine Chance mehr. Na, ich weiß nicht. Also ich würde mal sagen, wenn sich ein Verlag komplett auf eine Firma, insbesondere auf Apple, als Partner verlässt, dann sind sie bereits tot. Also wenn ich jetzt irgendwie Aktien von einem Unternehmen hätte, ja, das sich vollends Apple verschreibt, dann würde ich jetzt die Aktien dann verkaufen. Ja. Weil das ist der Anfang, das ist der Anfang vom Ende. Apple ist nur an eines interessiert. Die Apple interessiert nicht die Gewinne, die die Firmen machen, die Verlage machen. Apple interessiert natürlich nur die Gewinne, die sie selbst machen. Ja. Apple interessiert es nicht, ob ein Verlag vor die Hunde geht. Apple interessiert sich nur, dass die eigene Plattform weiter forciert wird. Ja. Und wenn ein Verlag auch nur ansatzweise denkt, dass ein Steve Jobs das alles nur macht, um die armen Verlage zu retten, dann kann ich nur sagen, Realitätsverlust auch hier, Reality Distortion Field accomplished. Ja. Es ist faszinierend, wie sich erwachsene Menschen, Leute, die für viele Arbeitsplätze in Deutschland verantwortlich sind, sich so erniedrigen und denken, dass sie bei einer amerikanischen Firma in der Reihe Apple, ja, irgendwie den Heilsbringer sehen können. Das wird schiefgehen. Ja. Mittelfristig, auf jeden Fall langfristig, sehe ich da keine Chance, dass hier ein Verlag auf seine Kosten kommt. Ja. Na dann, es ist traurig und ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, aber das war ja auch die Befürchtung, die ich schon seit einigen Podcasts geäußert habe, wenn hier tatsächlich die Plattform von den Verlagen gepusht wird, weil sie denken, sie kriegen geholfen, dann hat das nur eins zur Folge, die anderen Plattformen gehen kaputt, dann gibt es nur noch Apple und dann hat Apple ein Monopol für die Verbreitung von Nachrichten und diese Leute, die jetzt hier Apple als Heilsbringer sehen, die werden dann bös erwachen und werden sehen, hoppla, ich habe alles verloren, was ich habe. Ich habe nicht mehr die Kontrolle über meinen Content. Das hat jetzt Apple. Ich habe nicht mehr Kontrolle über die Apps, die ich programmieren kann. Das hat jetzt Apple. Und ich habe nicht mehr Kontrolle über die Einnahmen. Ja, Apple bestimmt, wie viel Prozent ich bekomme von den Einnahmen. So was kann nicht sein. Ja. Man hat zwar schon gesehen, er sagt selbst, ja, 30% für Apple sind zu viel. Aber ich glaube, dass das vielleicht, wenn die Plattformen die anderen erstmal in die Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, sofern das überhaupt passiert, dann wären 30% für Apple ja lächerlich. Dann wollen die bestimmt noch mehr haben dafür. Also ich kann nur warnen dafür, aber naja, was interessiert schon die Meinung von mir? Ich habe ja keinen Verlag. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass einige andere auch bald keinen Verlag mehr haben werden, wenn sie sich entscheiden, dass Apple hier die einzige Plattform sein soll. Ja. Ignoriert wird anscheinend das WePad, klar, ist ja auch von Konkurrenzverlagen, statt dass sich die deutschen Verlage dann ein bisschen so einigen, ja, und sagen, okay, wir machen unsere eigene Plattform zusammen, wir setzen jetzt zum Beispiel auf das WePad, das übrigens technisch gesehen hab ich ja schon in einem der anderen Podcasts, in einem der vorherigen Podcasts gesagt, dass technisch wesentlich besser ist als das HypePad. Wenn die sich da jetzt nicht einigen können und sich untereinander jetzt noch aufreiben da, dann muss ich sagen, dann ist es mit der deutschen Medienlandschaft sowieso bald vorbei. Ja, dann werden die Medien noch stärker kontrolliert, als es schon der Fall ist. Und ich denke, dass wir können momentan froh sein, dass es noch öffentlich-rechtliche Medien gibt, die auch die Nachrichten nach außen bringen. Ja, auch die müssen aber aufpassen, dass sie sich nicht nur auf eine Plattform festlegen, weil, soweit ich weiß, gibt es keine Tagesschau-App für Android, sondern nur fürs iPhone. Und auch wenn das vielleicht Bill die Tränen in die Augen bringt, dass Tagesschau seine Nachrichten kostenlos veröffentlicht, dann sage ich, naja, okay, kostenlos, klar. Es gibt allerdings durchaus Geschäftsmodelle, wo auch Privatanbieter ihre Nachrichten kostenlos anbieten könnten und mit Werbung finanzieren. Ich habe es ja schon mal gesagt, die alten Geschäftsmodelle bleiben sowieso nicht gültig. Und das wird auch kein iPad mehr retten, diese Geschäftsmodelle, weil wenn alle Stricke reißen, ja, und dann werde ich in meinen Browser öffnen und werde dort die Nachrichten lesen, ja. Und sind wir ehrlich, wenn wir hier so sehen, ich habe es ja eben schon gesagt, ja, iPhone, wunderbar, sehr erfolgreich, da kann man absolut nichts sagen, aber wenn man jetzt mal auf die Masse von der Bevölkerung sieht, ja, die Masse der Bevölkerung, da ist der Anteil von iPhones verschwindend gering, gerade im deutschen Markt, ja, verschwindend gering. Also ich sehe auf der Straße mittlerweile schon mehr Android-Handys als iPhones. Und aber selbst Android oder irgendein anderes Smartphone kann da überhaupt nicht mithalten, ja, weil das sind nur wirklich ganz niedrige Prozentsätze, die da, die also praktisch Leute ausgestattet sind mit solchen Geräten. Ja, da muss man sich schon was anderes einfallen lassen, ja. Und so sehr ich den Ausdruck auch hasse, aber ich hätte mir in dem Fall doch lieber von Springer ein Volkspad gewünscht. Aber ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Als eben zu sehen, wie die Zeitungen abwandern auf eine Plattform, die auf jeden Fall in Deutschland, ja, nur einen minimalen Prozentsatz erreichen wird. Nun denn, auf jeden Fall können wir mal gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Das sage ich, glaube ich, in jedem Podcast bei den Themen, weil ich gucke da gerne ein bisschen weiter mal in die Zukunft und spekuliere da auch mal gleich. Und so stark der Hype momentan auch um das iPad ist, die Verkaufszahlen, die hauen einen nicht aus dem Sockel für das, man jetzt schon von der Grundhaltung her denkt, das wird das nächste große Ding, ja, von Apple, ist es eigentlich schon ziemlich mau, was verkauft wurde. Bei Best Buy in den USA kriegt man die Teile immer noch im Laden, ja, von ausverkauft keine Spur. Und es ist schon interessant zu sehen oder zu spekulieren darüber, wie sich das iPad entwickeln wird. Und bisher deutet nichts darauf hin, dass ich meine Meinung ändern müsste, dass sich das iPad überhaupt nicht durchsetzen wird, was das auch immer heißt, durchsetzen. Ja, ich meine damit durchsetzen, dass ein nennenswerter Anteil der Bevölkerung, ja, dann sich zum Beispiel ein iPad nimmt und dort eben Nachrichten liest oder Bücher liest. Das kann ich beim besten Willen nicht sehen momentan. Ja. Und ich denke, dass ich damit jetzt nach dem Start, denke ich erst recht, dass ich damit nicht ganz so falsch liege. Und ich bin mal durchaus gespannt auf die ersten Verkaufszahlen aus Europa. Und die werden noch sehr viel ernüchternder ausfallen, denke ich, als in den USA. Und interessant war, ich habe vor ein paar Tagen, also ein paar Tagen vor dem Start, muss man sagen, mit einem T-Mobile-Vertreter gesprochen. Ja, und der schwärmte dann vom iPad und von dem iPhone und überhaupt, wie toll das alles ist und so weiter. Und da habe ich mal gefragt, ob T-Mobile eigentlich weiß, dass die sich abhängig machen. Und das wurde dann natürlich verneint. Nein, wir haben die Kontrolle, ja, wir können machen, was wir wollen. Ja, ja, klar doch. Und ich habe ihn dann auch mal darauf angesprochen, ob er wirklich denkt, dass sich hier die Leute mit dem iPad irgendwo hinsetzen werden und dann irgendwo was lesen. Und sagt er, ja, wieso nicht? Beim iPhone hat man es ja auch nicht gedacht. Und dann sag ich, ja gut, aber ein iPhone hat man ja dabei. Das ist klein, das kann man leicht verstauen, das hat man immer dabei, man braucht ja auch das Telefon. Aber ich sehe da keine Möglichkeit, dass ein normalsterblicher Mensch hier neben dem iPhone noch hier ein kleiner Rucksack für das iPad mit sich herumträgt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das werden nur wieder die Freaks und Apple-Fanboys sein, die das machen. Ja, und dann hat er auch schon nachdenklich die Stirn gerunzelt, ja. Und hat dann sich auch mal Gedanken gemacht darüber, und das konnte man auch nicht ganz von der Hand weisen, denn ich kann mir das nicht vorstellen, ne, dass hier auf der Straße: Ey, Josh, gib mir mal dein iPad rüber, ja, ich muss doch mal die News checken, ja. Das sehe ich beim besten Willen nicht. Ne? Naja. Okay, also. Jetzt wollte ich gerade wieder sagen, ne? Schauen wir mal. Naja, das sag ich jetzt nicht, weil ich bin schon davon überzeugt, ja. Und ich glaube, der Trend ist schon ziemlich klar. Ziemlich klar ist auch, dass ich jetzt schon wieder genug gelabert habe für heute. Und das heißt, mein schönes Outro muss gespielt werden. Sagt jetzt ja nichts dazu. Sagt ja nichts dazu. Jo, und das war's dann auch wieder von der Rios Wochensicht. Habt viel Spaß die Woche. Ja, bleibt gesund. Und hoffentlich hört ihr auch nächste Woche wieder rein. Ja, ich probiere es wieder garantiert Apple-frei zu machen. Übrigens, ich habe mich schon gewundert, warum so wenige Anfragen von iTunes kommen auf einmal, ja. Und ich habe schon gedacht, das wäre wegen der negativen Apple-Berichterstattung. Nein, ist es nicht. Die Leute haben über den iTunes-Feed die OGG-Version bekommen und ja, viele Mac-User wussten da wohl nichts mit anzufangen. Oder beziehungsweise überhaupt iTunes-User, denn ja, ne? Kann ja kein OGG-iTunes. Ein Grund weiter, den RSS zu abonnieren hier, und in dem Sinne, tschüss!